Bleibt nochmal. Übertreibt doch nicht. Aber большое спасибо вам. Dankeschön an euch. За вашу любовь. Für eure Liebe. За признание. Für die Anerkennung. Да, ну как бы я всегда считала, что мы одна команда. Also ich habe immer so gedacht für mich, dass wir ein Team sind. Я вообще очень рада, что когда мы будем стоять пред Господом. Und ich bin überhaupt sehr froh, dass wenn wir vom Herrn stehen werden. Что мы будем общую награду получать. Dass wir eine so eine gemeinsame Belohnung haben bekommen werden. Потому что мы вместе строим церковь. Denn wir bauen ja zusammen die seine Gemeinde. Gott sei Dank. У нас сегодня семейное богослужение. Wir haben heute Familiengottesdienst. И поэтому говорить сегодня хочу и к маленьким, и к большим. Deswegen möchte ich heute zu den Kleinen, auch zu den Großen reden. Вот, и мне очень понравилось играть с вами в театр. Also es hat mir sehr gefallen, mit euch Theater zu spielen. Ну давайте еще поиграем. Aber jetzt lass uns noch ein bisschen spielen. Идите сюда, детки. Also Kinder, kommt bitte nach vorne. Okay. Сейчас мы вам что-то покажем. Wir werden euch jetzt etwas zeigen. Okay. Сережа, иди сюда. Это Илья, Саманта и Сережа. Das ist Илья, Саманта und Сергей. Сюда, чтобы все вас видели. Schauen, stellt okay. euch dahin, dass wir okay. euch alle sehen können. Also sie werden uns jetzt gleich was zeigen. Смотрите на него. Okay, спасибо, Саманта. Okay, спасибо, Сережа. Как вам это нравится? Wie gefällt es euch? Не очень, да? Nicht so gut, oder? Ну, покажи нам. Also zeig uns mal. Более привлекательно. Das ist anziehender. Oh. Okay, Сережа. Сергей. Спасибо. Dankeschön. Okay. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freudig und barmherzig und vergibt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Dankeschön. Это мы прочитали Ефесянам 4 глава с 31 по 32 стих. Das haben wir aus Epheser durchgelesen von Kapitel 4, der Vers 31 und 32. Девочки прочитали одно и то же место в двух разных переводах. Also die Mädels haben jetzt zwei Verse gelesen von den zwei verschiedenen Übersetzungen. Дорогие, мы все нуждаемся в любви и признании, правда? Also, meine Lieben, wir brauchen alle Anerkennung und auch die Liebe. Даже маленькие дети не растут без любви. Sogar die kleinen Kinder können nicht ohne Liebe aufwachsen. И, наверное, каждый из нас когда-то в своей жизни слышал признание в любви. Und wahrscheinlich hat jeder von uns mal so eine Liebeserklärung bekommen in seinem Leben. И сердце так трепетало, да? Und das Herz hat so geschlagen. Когда тобой восхищаются. Wenn man dich so bewundert. Und dann möchte man noch mehr, noch mehr. Oh, это так приятно слышать. Das ist so schön zu hören, sowas. И, может быть, кто-то даже сам признавался в любви. Und vielleicht hat jemand selbst eine Liebeserklärung abgegeben. И для любимого человека ты все можешь сделать, да? Und für einen Menschen, den du liebst, du wirst alles tun können, oder? Ты можешь маленький цветочек достать. Du kannst so eine rosa-rote Blume irgendwo beschaffen, wie aus dem Märchen. И даже из скалы малахитовую шкатулку выдолбить. Und auch irgendwie so Malachit-Schatulle ausmeißeln. Для любимого человека нас тянет на подвиги. Also, wenn du jemand liebst, dann möchtest du immer irgendwelche Heldentaten machen. Но мы ощущаем это только так, ощущаем вот эти все чувства тогда, когда любовь ответная. Aber all diese Gefühle fühlen wir erst dann, wenn wir eine Liebe haben oder spüren, die gegenseitig ist. Aber was passiert, wenn du Anerkennung und Liebe bekommst? Aber nicht von dem Menschen, sondern nicht von dem richtigen Menschen. Такой дискомфорт, да? Dann hast du so ein Unbequemlichkeit in dir. Если ты мне не веришь, тогда попробуй выйти на улицу. Also, wenn du mir nicht glaubst, dann versuche mal nach draußen zu gehen. И вот Поймай кого-нибудь встречного, первого встречного. Und schnapp dir mal den ersten, der dir begegnet auf der Straße. Попробуй объясниться в любви. Und versuche mal ihm deine Liebe zu erklären. Поприставай с поцелуями, обниманиями. Oder versuche mal jetzt ihn so anzumachen, mit ihm zu flirten, ihn küssen zu wollen. Можешь даже серенаду спеть на коленях. Du kannst vielleicht eine Serenade auf den Knien ihm vorsingen oder ihr. Если ты еще здоровым сюда вернешься. Also wenn du noch gesund hierher zurückkehrst. Мы хотели бы услышать о твоих впечатлениях. Dann würden wir gerne deine Eindrücke mal davon hören. То есть получение любви от правильного человека высвобождает неимоверные способности в нас. Also wenn wir von dem richtigen Menschen die Liebe bekommen, dann setzt das in uns unerklärliche, also unglaubliche Kräfte hervor. И вот Бог, Он сотворил нас для того, чтобы радоваться о нас. Und Gott hat uns geschaffen, damit er sich über uns erfreut. И вот по какой-то такой неизвестной причине Он выбрал тебя и меня, чтобы иметь с нами отношения. Und aus irgendeinem unbekannten Grund hat er dich und mich ausgewählt, um mit ihm eine Beziehung zu haben. Вы знаете, вот Бог, Он тоже хочет довериться нам. Und wisst ihr, Gott möchte uns auch anvertrauen. Он хочет открыть свое сердце нам. Er möchte auch sein Herz uns offenbaren. И ему очень нравится, когда ты признаешься ему в любви. Und es gefällt ihm auch sehr, wenn du ihm deine Liebe zeigst und erklärst. Я создал тебя для своего удовольствия. Ich habe dich für mein Vergnügen, also für mich geschaffen. Звучит здорово, правда? Es hört sich richtig toll an, nicht wahr? И вот Богу доставляет удовольствие общаться с тобой. Und Gott gibt das oder bringt das Vergnügen oder es freut ihn, wenn er mit dir sich unterhält. Заботится о тебе. Er liebt es, sich um dich Защищает zu sorgen. Тебя. Dich zu beschützen. Благословляет dich тебя. Dich zu segnen. Все это здорово. Es ist alles toll. А что чувствует человек, когда его любовь безответна? Aber was fühlt ein Mensch, wenn er, wenn seine Liebe nicht beantwortet wird? Дети, что чувствует, что вы чувствуете, когда вас не любят? Also Kinder, was fühlt ihr, wenn ihr nicht geliebt werdet? Что вы чувствуете? Also was fühlt ihr? Вас все любят, да? Also, вы не знаете. Man liebt, euch liebt jeder. Человек несчастен. Der да? Mensch wird dann sehr unglücklich. Человек страдает. Der Mensch leidet. Как вы думаете, может ли Бог подобным образом чувствовать себя? Was denkt ihr, может ли Бог чувствовать себя так же? Also, was denkt ihr, kann Gott sich genauso fühlen? И вот давайте сегодня поговорим о разнице. Und deswegen möchte ich heute über diesen Unterschied reden. Жить так, чтобы радовать Бога. So zu leben, um Gott zu freuen. Или жить свое удовольствие. Oder zu seinem Vergnügen leben. И научиться поклоняться Богу так, So zu lernen, um Gott anzubeten, чтобы завоевать его сердце, um sein Herz zu gewinnen. Завоевать его сердце. Also sein Herz zu gewinnen. Я вот хочу спросить мужчин. Also ich möchte jetzt die Männer hier alle fragen. Вы когда-нибудь пытались завоевать женщину, да? Habt ihr je versucht, eine Frau zu gewinnen für sich? Ну, чуть-чуть вспомните, да, also, как это было. Denkt ein bisschen zurück, wie das so war in der Vergangenheit. Ты ходишь вокруг нее петушком, да? Also du läufst so um sie herum und versuchst sie so anzumachen. Она не обращает на тебя внимания. Und sie achtet überhaupt nicht auf dich. Ты уже не знаешь, что ночами не спишь, что же ты такое придумаешь, чтобы меня впечатлить, да? Du weißt nicht, was du machen sollst. Du schläfst die Nacht nicht und denkst dir irgendwas aus, was du für sie noch machen kannst. Потом идешь к своим товарищам, кого посоветуете, чтобы мне такое сделать? Dann gehst du zu deinen Kumpels und fragst, hey, was soll ich machen? Какую звезду ей еще достать? Also welchen Stern soll ich für sie noch holen? И как здорово, когда она отвечает тебе. Und es ist so toll, wenn sie dir antwortet. И вот парни, они могут такие подвиги совершать. Und die Männer können solche Heldentaten vollbringen. Можно прям в книгу Гиннесса сразу писать. Man kann sie gleich in die Guinness-Rekorde einschreiben. И вот мы привыкли слышать. Und so sind wir gewöhnt zu hören. Господь любит тебя. Der Herr liebt dich. Он все отдал за тебя. Er hat alles für dich hingegeben. Даже если бы ты был один на земле, он все равно пришел бы и умер за тебя. Auch wenn du nur alleine auf der Erde gelebt hättest, würde er trotzdem kommen und sein Leben für dich hingeben. Чешет ушами, так греет сердце. Und es wärmt dich so dein Herz. Но знаете, я не знаю, так ли это. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Потому что когда ты слышишь это постоянно, denn wenn du das ständig hörst, тогда это уже воспринимается как бы само собой разумеющееся. Dann nimmt man das so, als ob das selbstverständlich ist. И вот мы привыкли все потреблять с минимальными потерями. Also wir sind gewohnt, alles zu verbrauchen, alles anzunehmen und zu nehmen, ohne große Verluste. И вот в духовной сфере часто происходит тоже так же. Und in der geistlichen Sphäre passiert das oftmals auch so. Потому что наши мозги так устроены. Denn unser Verstand ist so gemacht. Получать по максимуму, отдавать по минимуму, да? Максимум zu максимум nehmen und minimal geben. И вот часто мы с Богом поступаем так же. Und oftmals machen wir genauso auch mit Gott. Gott. Да, Бог, ты любишь меня? Ja, Gott, du liebst mich. Так написано в твоем слове. So steht es in deinem Wort. Я хожу в церковь. Ich gehe in die Gemeinde. Я плачу десятину. Ich zahle meinen Zehnten. Я служу. Ich diene. Господь, благословляй меня. Herr, also segne mich jetzt. Ну, как бы имею право на это, so да? Ungefähr, ich habe ja Recht darauf. Ну, конечно, мы так не говорим. Natürlich reden wir nicht so. Но мы часто имеем это в виду. Aber wir denken uns so oft. Вот смотрите, что Слово Божие говорит. Und schaut, was das Wort Gottes uns darauf sagt. Паралипоменон 22:19, первая половина стиха. Also 1. Chronik. Расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу. So richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes, des Herrn. Вся твоя жизнь изменится, если ты расположишь свое сердце, чтобы искать Господа на всех твоих путях. Also dein ganzes Leben wird sich verändert, wenn du anfängst, dein Herz auf Gott zu richten. Это будет совсем другое качество жизни. Das wird absolut eine andere Qualität sein. И разве тебе не хочется вот реально дружить с Богом? Möchtest du nicht wirklich eine so eine reale Freundschaft mit вот Gott haben? Реально переживать его каждый день. Also so eine wirkliche, wo du jeden Tag ihn tatsächlich erlebst. Реально слышать его голос. Wo du tatsächlich seine Stimme hörst. Вы знаете, есть разница знать, что Бог тебя любит, или слышать это каждый день. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zu wissen, dass Gott dich liebt, oder jeden Tag es zu hören. И вот Бог создал нас для общения. Und so hat uns Gott für seine Gemeinschaft gebildet. На радость себе gebildet. Also geschaffen, also für seine Freude. Und so möchte ich euch eine Frage stellen. Насколько важно для тебя поклонение Богу? Wie wichtig ist das dir, die Anbetung Gottes? Что ты лично делаешь для этого? Was machst du persönlich dafür? Вот Господь, Он сотворил нас со свободной волей. So, Gott hat uns ja mit dem freien Willen geschaffen. И в Экклесиаст 12:1 мы читаем. Und in Prediger 12:1 lesen wir. Помни создателя твоего о дне юности твоей. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Какая типичная картина? Was für ein typisches Bild hier? Вокруг полно недовольных, несчастных людей. Also um uns herum gibt es eine Menge von unglücklichen und unzufriedenen Menschen. Вот один их вид говорит, да нет мне наслаждения в этой жизни. Also alleine ihr Aussehen zeigt dir, sie haben kein Vergnügen, keine Lust Почему? Auf das Leben. Wieso ist das so? Потому что в юности было утрачено что-то очень важное. Weil sie in ihrer Jugend etwas verloren haben, was ganz wichtig ist. Что-то главное, что-то они не поняли в своей жизни. Also etwas Wichtiges, etwas haben sie in ihrem Leben nicht verstanden. И вот я на днях в Фейсбуке видела такую картинку одну. Und so habe ich vor ein paar Tagen im Facebook so ein Bild gesehen. Сидит человек и в тюрьме и читает Библию. Sitzt ein Mann im Gefängnis und liest Bibel. Внизу такой текст написан. Und unten ist so ein Text darunter. Что в школах запрещено читать Библию. Also in den Schulen ist es verboten, Bibeln zu lesen. Но зато разрешено читать в тюрьме. Aber dafür ist es erlaubt, in den Gefängnissen das zu lesen. Если бы дети читали Библию со школы, und wenn die Kinder die Bibel schon in der Schule gelesen hätten, тогда бы многим из них не пришлось бы читать ее в тюрьме. Dann vielen von ihnen wäre es dann nicht mehr notwendig, das im Gefängnis zu lesen. И вот, знаете, да, окей. Это правда. Das ist tatsächlich so. И вот удовольствие, наслаждение жизнью, оно приходит не в юности, а в зрелые годы. Also Vergnügen oder Gefallen am Leben, das kommt nicht in den jungen Jahren, sondern wenn du schon älter bist. Но в детстве закладывается фундамент. Aber in der Kindheit wird dieser Fundament gelegt. Вот родители ходят в церковь. So gehen die Eltern in die Gemeinde. Берут с собой детей. Sie nehmen die Kinder mit sich mit. Дети вам нравятся в церкви? Kinder gefällt es euch in der Gemeinde? Они идут в воскресную школу. Sie gehen in die Sonntagsschule. Потом рассказывают, как все было. Dann erzählen sie den Eltern, wie es war. Это все здорово. Das ist alles toll. Но основное христианское воспитание закладывается в семье. Aber das wichtigste oder das grundlegende Erziehung wird in der Familie gelegt. И вот когда я была в гостях у христиан, und wo ich mal zu Besuch war in einer christlichen Familie, я никогда не обращаю внимания, порядок там, беспорядок. Also ich schaue nie, ob das jetzt ordentlich oder unordentlich ist. Но я всегда обращаю на то, как воспитываются дети в библейском плане. Да? Aber ich schaue immer, wie die Kinder nach dem biblischen Prinzip erzogen werden. Молятся ли родители с детьми? Ob die Eltern mit den Kindern beten? Молятся ли они перед сном, когда дети Ob sie vor dem Schlafen gehen zusammen beten? Молятся ли они перед едой? Ob sie vor dem Essen beten? Как родители наставляют своих детей? Wie die Eltern ihre Kinder unterweisen? Или, может быть, дети сами идут спать? Oder gehen vielleicht die Kinder selbst schlafen? Знаете, речь идет не о маленьких детях. Und wisst ihr, die Rede geht nicht über die kleinen Kinder. Мы молимся с маленькими детьми. Wir beten mit den kleinen Kindern. Но когда им уже 16. Aber wenn sie so schon 16 Jahre alt sind. Сам, also geh du selbst beten. Спокойной ночи. Gute Nacht. И вот иногда дети подбегают к столу. Und manchmal kommen die Kinder zum Tisch. Пихают все в рот. Sie schieben sich alles in den Mund und vergessen zu beten, weil sie das nicht mehr gewöhnt sind. Und ich bitte um Verzeihung. Also wenn ihr mich zu sich einladen werdet. Also schaut her, was wir machen. Wir kaufen unseren Kindern Handys. Wir verkaufen ihnen iPads. Wir tun ihnen Bibel-App draufladen. Мультики христианские. Wir zeigen ihnen christliche Zeichentrickfilme. Oder wir kaufen ihnen christliche Bücher. Читай, не хочу, also, как говорится. Und lese, aber ich will nicht. Это все, конечно, здорово. Es ist alles toll. Но есть одно большое но. Aber es gibt ein großes aber. Это мертвая информация для детей. Das ist eine tote Information für die Kinder. Это мертвая информация для них. Das ist tote Information für die Kinder. Потому что дети получают очень много информации. Weil die Kinder bekommen sehr viel Information. И библейская информация входит в их сердце наравне с любой другой. Und die biblische Information kommt genauso wie auch die andere Information. И все это у них хранится в мозгах на одной полочке. Und all das wird aufbewahrt in ihrem Hirn auf einem Regal. И если с детства не был заложен этот библейский фундамент, und wenn von Kind auf dieses biblische Prinzip oder dieses Fundament nicht gelegt wurde, то однажды они будут стоять перед выбором, dann werden sie eines Tages vor einer Wahl stehen. И поверьте, что этот мир, он имеет очень много, что предложить нашим детям. Und glaubt mir, diese Welt hat so viel unseren Kindern anzubieten. Там просто профессионалы по рекламе. Da sind einfach nur Profis am Reklamieren. У них все, am Reklamieren. Все блестит, все красиво. Da ist, die werben immer sehr schön, es blitzelt alles. И не скрывают, что внутри. Ist alles schön, aber sie verbergen, was innen drin ist. И вот если Божье начало не пустило корни с детства. Und wenn Gottes Anfang nicht die Wurzeln von Anfang an gelegt hat. Догадайтесь, что дети выберут. Dann könnt ihr ahnen, was die Kinder wählen werden. Помни создателя твоего о дней юности твоей. Gedenke an deinen Schöpfer an den Tagen deiner Jugend. И вот Давид, когда он еще был в доме своего отца, und David, als er noch im Haus seines Vaters lebte, я думаю, что Иисей, его отец, рассказывал ему истории. Ich denke, dass sein Vater ihm auch diese Geschichten erzählt hat. Он рассказывал ему о Боге. Er hat ihm über Gott erzählt. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Er sagte, das ist Gott der Abrahams, Isaaks und Jakobs. Молиться. Er lehrte ihn zu beten. И он воспитал в своем сыне любовь к Богу. Und er hat in seinem Sohn die Liebe zu Gott erzogen. И вот если в юности нет Создателя, und wenn du Jugend bist und du hast keinen Schöpfer in deinem Leben, то потом позже могут настать дни разочарования и горечи. Dann können später Tage kommen, die Zweifel und Enttäuschung ausrufen. Поэтому люди пьют, колются. Deswegen tun die Menschen Drogen nehmen und trinken. Жизнь их ломается. Und ihr Leben zerbricht. Но Давид, aber der David, он был научен молиться. Also der war gelehrt zu beten. Даже когда папы не было рядом. Sogar als sein Papa nicht dabei war. Он пас овец своих. Er hat seine Schafe gehirtet. Он поклонялся Богу. Und er lobte Gott. Он пел Богу. Er sang zu Gott. Ему даже группа прославления не нужна была. Er hat nicht einmal Lobpreisgruppe gebraucht. У него там овцы были кругом. Er hat überall seine Schäfchen bei sich. Бе. Он поклонялся Богу. Er betete Gott an. Бог, я люблю тебя. Gott, ich liebe dich. И он, хотя он был один, obwohl er alleine dort war, но он знал, что он не один. Aber er wusste, dass er Господь nicht alleine был ist. С ним. Der Herr war mit и ihm. Господь говорил с ним. Und der Herr sprach mit ihm auch. И был еще Иосиф. Und er war noch der Josef, которого так любил отец. Wo sein Vater ihn so sehr geliebt hat. И он тоже любил слушать истории. Und er liebte auch die Geschichten zu и hören. Отец рассказывал про его прадеда Авраама. Und der Vater hat ihm über seinen Urgroßvater erzählt, über den Abraham. Знаешь, сынок, weißt du, Sohn, вот твой прадед Авраам. Also dein Urgroßvater Abraham. Однажды он услышал голос Божий. Eines Tages hat er die Stimme Gottes и gehört. Бог сказал ему. Und Gott sprach zu ihm. Выйди из Ура Халдейского. Geh aus dem Chaldea, also aus diesem Gebiet Ur. И иди туда, куда я скажу тебе. Und geh dahin, wo ich dir sage. И твой прадед Авраам поверил. Und dein Urgroßvater hat geglaubt. И вот Бог говорил к нему. Und so sprach Gott auch zu ihm. Но у Авраама не было детей. Aber der Abraham hat keine Kinder gehabt. Это его очень тяготило. Und das hat ihn so traurig gemacht. Но Бог сказал ему. Aber Gott sprach zu ihm. Что у тебя будет наследство. Du wirst ein Erbe haben. У тебя будут ein дети, Erbe. Как звезд на небе. Du wirst so viele Kinder haben wie die Sterne auf dem Himmel. И Авраам поверил. Und der Abraham glaubte ihm. И вот через 25 лет родился твой дед. Und so nach 25 Jahren kam dein Großvater Isaac zur Welt. Und der Josef hat so zugehört und hat riesige, richtige, große Ohren gehabt. Und der Jakob sagte zu ihm, Josef, Gott hat mit uns Ziele. Also lass ihn nicht im Stich. Und Josef hörte zu. Историю своего прадеда, своих предков. Der hat die Geschichte von seinen Urahnen, von seinen Urgroßvater gehört. О всех этих чудесах. Über all diese Wunder. И он знал, что Бог есть. Und wusste, dass es Gott gibt. Бог, он, если он сделал это в жизни моего отца. Und wenn im Leben von meinem Vater das getan hat. Если он сделал это в жизни моего деда и прадеда. Wenn das im Leben meines Großvaters und Urgroßvaters gemacht hat. Значит, он в моей жизни может что-то сделать. Dann kann auch in meinem Leben was tun. И Иосиф проникался любовью к Богу с детства. Und Josef durchdrängte sich mit der Liebe Gottes von klein auf. И вот то, что Давид и Иосиф слышали с своего детства. Und das, was Josef und David von klein aufgehört haben. Вот это стало основанием их веры и служения Богу. Das wurde der Fundament an ihrem Dienst an Gott. Именно поэтому мы сегодня читаем о них в Библии. Genau deswegen lesen wir über sie heute in der Bibel. И вы знаете, посвящение. Und wisst ihr, die Hingabe. Это не чувство. Das sind keine Gefühle. Это не чувство. Das sind keine Gefühle. Это решение. Das ist eine Entscheidung. Это решение. Das ist eine Entscheidung. Когда ты ставишь интересы другого выше своих интересов. Wenn du die Interessen von anderen höher stellst als deine eigenen. Потому что Христос, Он отдал Себя за нас. Denn Christus gab sich für uns. Да, Он все отдал, Он все сделал для нас. Er hat alles für uns hingegeben. А теперь с нашей стороны должен быть какой-то ответ. Und jetzt muss von unserer Seite auch was zurückkommen, eine Antwort. И вот Иосиф, он впитал все эти рассказы, все эти свидетельства. Und Josef hat sich das wirklich das eingesaugt, was er alles gehört hat. И он делал выводы своей жизни. Und er hat für sich dann Fazit gezogen. И мы знаем, что произошло потом в его жизни. Und wir wissen, was später in seinem Leben passierte. Как подошла к нему жена его хозяина, да, что сначала братья его продали в Египет. Also zuerst haben die Brüder ihn verkauft nach Ägypten, dann kam die Frau von dem Potiphar zu ihm. И она сказала, спи со мной. Und dann sagte sie zu ihm, schlaf mit mir. О, ты такой милашка. Du bist so ein Süßer. А он сказал, нет. Und er sagte, nein. Нет, у меня есть принципы. Nein, ich habe Prinzipien in meinem Leben. Это зло, я не могу такое сделать. Das ist Bosheit, ich kann sowas nicht machen. Она говорит, нет, пойдем переспим. Aber sie sagte, nein, komm, schlaf mit мир. Твердо, нет. Aber er gab ihr so eine feste Antwort, nein. И мы знаем, что потом дальше произошло. Und wir wissen, was dann weiterhin geschah. Что Иосиф даже был наказан за свою святость, за свою чистоту. Dass Josef sogar für seine Heiligkeit, für seine Reinheit sogar bestraft wurde. Знаешь, если ты выбираешь истину в своей жизни, weißt du, wenn du die Wahrheit in deinem Leben wählst, в твоей жизни обязательно будет конфронтация. Wird in deinem Leben hundertprozentig zu Konfrontationen kommen. Посмотрите, какие нападки были на Иосифа. Schaut her, welche Angriffe auf Josef kamen. Предательство, Verrat, искушение, Versuchungen, потом несправедливость, Ungerechtigkeit. Понимаете, это нужно было всему этому противостоять. Wisst ihr, man musste dem allem widerstehen. И вот что помогло Иосифу противостоять против этого искушения? Also was half Josef diesen Versuchungen zu widerstehen? Что защищало его? Was hat ihn beschützt? Страх Божий. Gottes Ehrfurcht. Gottes Ehrfurcht. Я не могу это сделать. Ich kann das nicht tun. У меня есть принципы. Ich habe Prinzipien in meinem Leben. У меня есть границы. Ich habe Grenzen. Дозволенного. Was ich machen darf. И вот если ты знаешь своего Создателя. Und wenn du aber deinen Schöpfer kennst. У тебя есть принцип этого Создателя. Dann hast du die Prinzipien von deinem Schöpfer. Если ты хранил себя от юности. Wenn du dich aufbewahrt hast von jung auf. То однажды придет время. Dann wird eines Tages mal eine Zeit kommen. И Бог даст тебе великую награду. Und Gott wird dir eine große Belohnung geben. Für deine Treue. За твою чистоту. Für deine Reinheit. За твою святость. Für deine Heiligkeit. А кто-то может будет потом позже расплачиваться за грехи своей юности. Und jemand wird wahrscheinlich oftmals später für die Sünden seiner Jugend bezahlen. Господь, Он любит нас. Der Herr liebt uns. Господь любит нас. Der Herr liebt uns. И если бы ты смог поговорить с Иосифом. Und wenn du die Gelegenheit hättest, mit Josef zu reden, он мог бы тебе тоже сказать. Der hätte dir auch sagen können. Слушай, я знаю. Hör zu, ich weiß. Что такое страдать за свои убеждения? Was es heißt zu leiden für seine Überzeugungen. Я знаю, когда на тебя плюют. Ich weiß, wenn man dich bespuckt. Когда говорят, что ты урод. Wenn man dir sagt, du bist ein hässlicher Mensch. Что ты отсталый. Dass du nicht gebildet bist. Но я также знаю, aber ich weiß auch, что если я с ним страдаю, dass wenn ich mit ihm leide, я также с ним и царствовать буду. Dann werde ich auch mit ihm auch herrschen. Об этом говорит Библия. Davon spricht die Bibel. Давайте мы прочитаем. Lass uns das mal lesen. 2 Тимофеям 2:12. Das ist 2. Timotheus 2:12. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. И вот сегодня мы будем посвящать наши сердца Господу. Und heute werden wir auch unsere Herzen wieder dem Herrn hingeben. Господь, Он ждет этого от нас. Der Herr erwartet das von uns. Потому что Он все для этого сделал. Weil er hat bereits alles dafür getan. И Он вообще окружил, защитил твою жизнь со всех сторон. Und überhaupt, er hat dein Leben von allen Seiten umgeben und Нам dich beschützt. Нам вообще не на что жаловаться. Wir haben überhaupt nichts, wo wir uns beklagen Даже können. Даже когда приходят проблемы. Sogar wenn wir Probleme bekommen. Мы все равно решаем их с Господом. Dann lösen wir sie mit dem Herrn. У нас всегда есть выход. Also wir haben immer einen Ausweg. И у нас всегда есть тот, который стоит рядом. Und wir haben immer denjenigen, der da steht. И который как птица на своими птенцами. Der wie eine Vogelmutter über seine Küken da sitzt. Защищает и направляет нас. Der sie beschützt und uns leitet. Поэтому давайте поставим Господа на первое место в своей жизни. Deswegen lass uns unseren Herrn auf die erste Stelle stellen. И тогда твои дети будут видеть это. Und dann werden das deine Kinder sehen. Они обязательно это заметят. Sie werden das auf jeden Fall bemerken. И они будут подражать тебе. Und sie werden dir nachahmen. Поэтому люби Иисуса. Deswegen liebe Jesus. Люби Иисуса. Liebe Jesus. Не только на слова. Nicht nur durch deine Worte. Но своей жизнью. Sondern mit deinem Leben. Твоими делами. Mit deinen Taten. Цени его. Schätze ihn. Поставь его действительно на первое место. Und stell ihn in Wirklichkeit tatsächlich Посади auf den ersten троне в своей жизни. Also setze ihn auf dem Thron in Посади deinem Leben. Его на троне твоей семьи. Tu ihn auf den Thron setzen in deinem Leben, in deiner Familie. И подстрой в жизни семьи все так, чтобы Господь он оставался на этом троне. Und mach so und richte das so ein, dass der Herr auf dem Thron auch bleibt. И таким образом ты будешь поклоняться своей жизни. Und auf diese Weise wirst du Gott anbeten durch dein Leben. И твои дети они будут подражать тебе. Und deine Kinder werden die nachahmen. И чтобы потом, dann später, когда наступят тяжелые дни, wenn tatsächlich schwere Zeiten kommen, чтобы ты не мог тогда сказать, dass du dann nicht mehr sagen kannst, что нет мне никакого удовольствия. О, oh, ich habe überhaupt kein Vergnügen mehr an diesem Leben. Но наоборот, sondern umgekehrt. Знаешь, ура! Du sagst, hurra! Слава Господу! Sei Gott sei die Бог Ehre. Со мной. Gott ist mit Он mir. Помогает мне. Er hilft mir. Он моя защита. Er ist mein Schutz. Он мой щит. Er ist mein Schild. Он мой создатель. Er ist mein Schöpfer. Он мой друг. Er ist mein Freund. Он любит меня. Und er liebt mich. У нас с ним дружба. Wir haben miteinander Freundschaft. У нас с ним отношения. Wir haben eine Beziehung mit ihm. И я не могу дождаться, когда я приду к нему туда вечность. Und ich kann nicht erwarten, bis ich zu ihm in die Ewigkeit komme. Будет парти там, да. Oh, wir werden eine richtige Party Мы dort haben. Празднуем все дни рождения на свете, да. Also, wir werden alle Geburtstage, die jetzt auf der Erde gefeiert werden, Давайте, да, воздадим ему большую славу. Lass uns ihm eine große Ehre geben. Halleluja, Господь. Halleluja. Спасибо тебе. Danke dir.